Sie ist der Profi. Hey, Pia Wildfellner, Diätologin. Er ist der Realist. Hallo, Thomas, Sternzeichen, Jungfrau. Zusammen sind sie die Kostverfechter, der Podcast. Ernährung, Essen, Essen, Ernährung. Die beiden bringen es auf den Punkt. Fernab von Mythen und Empfehlungen. Kritisch hinterfragend und dabei im Leben. Enjoying food in daily life und sonst nichts. Schönen, wunderbaren Tag heute. Na, wir müssen nochmal von vorn beginnen. Das passt schon. Okay. Thomas, um was geht's heute? Ja, ich sage nochmal geschwind Hallo und stelle euch mal das Thema vor. Wir haben heute das Essen beim ersten Date gewählt als Thema. Und wir wollen das von verschiedenen soziokulturellen Blickrichtungen beleuchten, reflektieren. Gell, Pia? Ja, und heute findet eine Premiere statt. Na. Doch. Was? Dass du mehr Gesprächsanteil haben wirst. Nein, das glaube ich nicht, dass du das ausgewählt. Die Pia ist etwas kränklich, sie hat Probleme mit dem Hals ein bisschen. Und vielleicht muss ich wirklich mehr reden. Mal schauen, es wird wahrscheinlich der schlechteste Podcast aller Zeiten. Ja. Hast du die Woche ein kulinarisches Highlight erlebt? Jeden Tag eigentlich. Gestern war es gescheit spannend eigentlich. Ich habe das erste Mal einen Erdäpfelkast erwischt, der war es nicht. Geschnien oder der war gerieben. Da waren tatsächlich eine kleine Erdäpfelstreifel drinnen. Im Erdäpfelkast. Und ich kenne eigentlich nicht, dass er komplett skatscht. Aha. Das war super lecker. War das gut? Ja, das war voll super. War der auch selber gemacht oder war der gekauft? Der war selber gemacht. Das stelle ich mir auch selber gemacht vor. Ja, Erdäpfelkäse, der fällt und steht halt einfach wirklich auch mit der Qualität der Erdäpfeln, würde ich mal sagen. Gell? Ich muss sagen, ich habe mich noch nicht so wirklich mit Erdäpfelkäse auseinandergesetzt, aber ja, ich glaube schon, dass ja, recht viel mehr hast du nicht drin in einem Erdäpfelkäse, gell? Ja, aber Butter? Also Butter. Ich würde in Erdäpfelkäse keine Butter rein tun. Ja, du. Mayo? Nein, so Erdäpfelkäse. Ich glaube, dann kennt man, weil wir ja uns immer weniger bewegen und deswegen ja einfach auch unser Energiebedarf sinkt, glaube ich, wäre ja auch voll gut mit einfach nur angerösteter Zwiebel und mit Topfen oder mit einem Frischkäse, mit einem leichten. Und dann einfach auch mit Kräuter zum Beispiel drin. Dann kann man dafür mehr essen davon. Ja. Nein, gar nicht, aber so stehe ich mir eigentlich an modernen, guten Erdäpfelkäse geht mit voll viel Butter. Ja, ich kann einfach daheim mit Butter. Und Mayo wahrscheinlich. Ja, zum Verfeinern. Echt? Weil da ist da Mayonnaise drinnen. Ich weiß noch, wie eine Mama immer gemacht hat. Mama, falls du zuhörst, bitte melde dich. Ja, was ist bei dir kulinarisch passiert die Woche? Ich kann mir auch gar nichts mehr. Ja, aber heute, das war ja Highlight. Ja, voll. Den Hustensaft, der schmeckt voll gut, den ich da habe. Das ist unglaublich. Das ist im Grunde. Das ist der mit Codein, gell? Nein, es ist auf rein pflanzlicher Basis. Ich glaube, er hat keinen Alkohol, aber er schmeckt irgendwie so ein bisschen wie ein Likör. Aber er brennt nicht im Hals, sondern ist voll wohltuend. So ein Kräutersaftel halt. Ja, er schmeckt auch voll gut. Und so wie ein alkoholfreier Jägermeister. Ja, aber er brennt halt nicht. Von wo hast du deinen Hustensaft? Nein, wir wollen da jetzt da keine Werbung machen. Okay. Von einer Apotheke hier in der Nähe. Okay. Und das ist nicht die hauseigene Marke. Aber beim Hustensaft, ich würde ja einen Hustensaft nehmen, der voll krauslich schmeckt. Hauptsache er hilft. Voll. Der Schleimlöser zum Beispiel von. Der ist ein Hammer. Der ist so grauslich. Ja, viel grauslich hilft viel. Ja, voll. Also das war immer so, das war immer der Zugang in meiner Kindheit, wenn man ein Medikament so grauslich geschmeckt hat. Dass ja, so versucht man halt auch die Kinder zu überzeugen, dass es ja wirklich hilft. Aber wenn man ich stelle mir so auf grausliche Medikamente. Voll. Auf alle Fälle fühle ich mich halt nicht sexy. So wurscht, wir machen ja einen Podcast. Ja, da sieht man mich ja nicht, aber ich wollte nämlich zu unserem Thema so mit der Überleitung zurückkommen. Wenn wir halt unser erstes Date hätten oder halt ein anderes erstes Date, dann würde ich das halt verschieben. Okay. Weil ich mich nicht so sexy fühle. Aber muss man immer sexy sein bei einem Date? Nein, aber gut drauf auch hat schon sinnvoll. Achso, du, okay, ja. Also, weil meine Nasennebenhöhlen sind so angeschwollen und generell fühle ich mich ein bisschen aufgedunsen, überhaupt weil ich heute einen ganzen Apfelstrudel allein gegessen habe, den ich für uns beide gemacht habe, aber immer irgendwie so gedacht habe, mein Körper braucht vielleicht die Energie. 8 Äpfel? Vielleicht waren es auch nur 7 oder 9. Ja, das war eine Schätzung. Ja, aber also. Ich würde das halt eher absagen, weil wir halt unser erstes Date hätten. Ja, das kann zumindest schief gehen. Was kann denn sonst noch schief gehen, Pia? Ich glaube, dass das ist immer diese Angst, dass das schief geht, dass das viel schlimmer macht, als wenn man da ohne so einer großen Erwartungshaltung und einen Druck reingeht. Selbsterfüllende Prophezeiung, auch wenn man sich nicht der Furcht vor dem und das nicht wirklich herbeisehnt, aber sobald ich irgendwie den Gedanken habe, es kommt und nicht funktionieren, das läuft nicht. Schau da die Hummel. Bambus Bohemicus. Die Hummel weiß nicht, dass sie nicht fliegen kann. Und sie fliegt doch. Warum geht man eigentlich so gern essen beim ersten Date? Weil jeder essen wird, glaube ich. Und das ist. Da hat man Beschäftigung. Da hat man eine Beschäftigung. Und man kann schon mal das Gegenüber ein wenig auch so kennenlernen, wie schaut es aus mit Tischmanieren, wie. Welcher Gericht wird bestellt? sagt halt schon viel über die Persönlichkeit. Also man erfährt schon ziemlich viel von der Persönlichkeit, wenn man wo essen geht. Und man kann sich da schon schwer verstellen, wenn man halt normalerweise so isst, wie man isst. Ja, und das. Dann nicht auf einmal jetzt komplett Pipi-Fan essen kann, wenn man das noch nie gemacht hat. Ich kann nur sagen, es war die langweiligste Recherche zur Konzepterstellung für den Podcast, die ich jemals gehabt habe. Ja? Selbst die Zwiebel, oder ich meine, die Zwiebel ist viel cool, aber jedes andere Thema war um einiges interessanter. Ja, dann schweifen wir ein bisschen mehr ab. Nein, es geht im Internet, wenn man Essen im ersten Date eingibt, nur darum, was schief gehen kann. Mhm. Und wie man sich verhalten soll, welches Restaurant man auswählen soll, wie man dort essen soll, was man anzieht. Und dabei finde ich ja, dass ja so eine Wahl, also welches, wohin man essen geht, was man dort isst, wie man isst, ja eben, wie du sagst, ganz höchste eigentliche Personalität ausdrückt. Mhm. Und das ja, du suchst ja, wenn der zu dir passt. Ja. Und bei dem du dich ja wiederfindest. Und deswegen sollte man sich ja nicht verstehen. Und wenn man, und es gibt ja Leute, die denen ist das wurscht, wenn man den Burger voll innig und einschiebt, weil der ja auch so ist. Und genau so, wenn sollte man ja finden, oder? Ja, okay. Hast du Gedanken gemacht? Also, weißt du gern, also hast du überhaupt so viele erste Dates gehabt, wo sie essen gegangen sind? Nein. Wir sind eigentlich meistens am nächsten Tag essen gegangen. Also ihr seht es ja nicht, aber der Herr Grillberg ist ein sehr attraktiver Mann. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Was ist am nächsten Tag? Da isst man dann was. Wenn man so ausgehungert ist. Auf Nacht hat man keine Zeit zum Essen. Aha. Da hat man was anderes zwischen die Zähne. Ich finde, es sagt da schon sehr viel darüber aus, ob man sich jetzt auf einen Kaffee trifft, am Nachmittag oder am Abend zum Essen geht. Ja, das ist definitiv was anderes. Wie viel Zeit man schon in den Menschen hinein investiert. Und das ist eigentlich in der heutigen Zeit ziemlich grauslich, weil es hat ein bisschen was von so einer Castingshow, einen Partner zu finden. Ja. Hast du schon mal Speeddaten? Nein, aber ich war schon mal angemeldet beim Speeddaten, aber ich bin da nicht hingegangen. Und dann haben wir die lieben Betreiber von Wien Speeddating meine Anmeldegebühr erlassen. Okay. Ja. Sehr lieb. Ja. Was zahlt man da an Anmeldegebühr? Ich glaube 25 Euro war das. Boah, das ist ja ein wenig. Nein. Voll. Auf alle Fälle, ich war ja dort mit einem Freund hingegangen. Mhm. Also ich hätte es ja natürlich nicht not. Nein, ich war schon neugierig, wie sowas vonstatten geht, aber da isst man halt auch nicht. Das spricht mir natürlich nicht an. Das ist fad, weil Gott schnappt dir kurz. Also du hast eigentlich noch nie bis beim ersten Date, so dass du dich kennengelernt hast, boah, essen gegangen. Wisst ihr jetzt nicht. Wir sind essen gegangen. Ja, das ist mir schon klar. Aber das ist das erste Date, wo du da so einen Termin, also so einen so einen Abend ausgemacht habt und ihr seid zu essen gegangen. Also wir. Ja, als erstes Date schon. Echt? Ja. Da sieht man halt richtig, dass wir schon in ein Alter gekommen sind, wo das ernster war. Ja, ich weiß nicht, wann ich jetzt daten tue, bin ich ja irgendwie daran interessiert, dass da was geht. Sagen wir es einmal so. Ich hätte überhaupt das nicht als Date oder so bezeichnet, sondern man geht halt gemeinsam essen. Ja, das schon, ist ein Date. Ja, aber schon allein dieses Wort Date, mit dem habe ich irgendwie ein Problem, weil das schon so schubladisiert. Mhm. Und das ist ja irgendwie, auf alle Fälle, stört dich das, wenn eine Frau die Initiative ergreift und das Restaurant aussucht? Je nachdem, welches Restaurant das ist. Naja, das beste Restaurant ist halt einfach trotzdem das Bett. Warum? Weil das Bett am gemütlichsten ist. Keine Ahnung, ich habe das schon mal genossen, wenn man sich dann einfach aus dem Kühlschrank ein bisschen was holt und dann gemeinsam im Bett was isst. Echt? Aber ich ist ja sonst immer im Bett. Ja, das ist halt dann fürs Daten quasi. Ja. Ja, man muss ja nach gewissen Aktivitäten dann wieder den Energiespeicher auffüllen. Und das mache ich dann schon gerne. Aber das ist halt dann nicht Essen als erstes Date. Das kann ich, glaube ich, einfach auch nicht. Ich glaube, ich würde einfach Essen enttäuschen. Das ist Essen nach einem sexuellen Akt. Ja, voll. Ich würd einfach enttäuschen beim ersten Date mit Essen, oder? Naja. Wie hast du das empfunden? Ha? Du wärst schon enttäuscht. Nein, du hast mit mir gerechnet. Nein, ich war von deiner Kleiderwahl ein bisschen schockiert. Ja. Das sage ich sehr oft. Nicht jeder kann eine Tüte tragen. Ja, aber dieses T-Shirt, wie kann man ein T-Shirt, was ist da nochmal drauf? Black Cobra. Ja, ist eher eine coole Band. Ja, total. Aber da ist eine Schildkröte, oder? Nein, so ein Dinosaurier. Ein Dinosaurier und drauf ein Reiter, der in seiner Hand drei abgeschnittene Köpfe so am Pferdeschwanz hält und in der anderen Hand ein Speer. Und dieses T-Shirt war... Ich glaube, das hat schon um die 1000 Waschgänge hinter sich. Das ist eines von meinen besten Shirts, ja. Und ich habe immer nur auf dieses Black Cobra T-Shirt looken können. Und mir ist überhaupt nicht aufgefallen, dass du extra wegen mir kein Fleisch bestellt hast, weil du gewusst hast, dass ich Vegetarierin bin. Mhm. Also, du hast, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nur gewusst, dass ich kein Fleisch ist, oder? Mhm. Und hast du deswegen einen Fisch bestellt. Genau. Voll. So rücksichtsvoll bin ich. Ja, und diesen Fisch, den es dort gegeben hat, wir waren in einem asiatischen Restaurant, den hat man ja nicht mit Stäbchen essen müssen, oder? Weil das wäre ja gar nicht gegangen. Ich glaube schon, dass man prinzipiell mit Stäbchen essen kann, aber wenn es nicht geübt bist mit Stäbchen, da wird es dir aufstehen dabei. Ja, das war ja so ein ganzer gebratener Fisch. Ja, Naja, wir waren ja in einem meiner Wiener Lieblingsrestaurants, das Gou. Mm. Ja. Also ich finde ja, man soll dorthin gehen zum Essen, wo man sich wohlfühlt. Ja. Und was aber so seine eigene Persönlichkeit widerspiegelt. Definitiv. Also mein erster Tipp, wenn ich so in Linz essen gegangen war, das für mich gewesen Abis. Ich habe ganz genau gewusst, dass du das sagst. Ja. Ganz genau. Du, das spiegelt das deine Persönlichkeit so wider. Es ist unglaublich. Wenn das nämlich mit dem Date nichts wird, dann kann ich gleich am Decken gehen und kasketen. Da hole ich mir noch ein Bier vom Abi und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Nur viel schlimmer beim ersten Date in Linz, da bei dem Kretzel war dann wirklich das All-You-Can-Eat-Buffet beim Kim-San. Wieso schlimmer? Ja, ich weiß nicht, weil das... Ich weiß nicht, das ist dann so unsexy beim ersten Date. Je nachdem, wie man am Buffet isst. Dann stelle ich mir halt das mal nicht in den Sessel direkt zum Buffet hin. Ja, ich weiß nicht. Eben, es ist natürlich wichtig, dass das Zeug schmeckt, aber ich fände es auch trotzdem wichtiger, mit wem man sie trifft. Ja, voll. Und da fände ich es zum Beispiel auch geil, wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe, das was voll die schlechten Bewertungen hat oder so, oder irgendwie alle sudern drüber, dass das nicht gut ist. Du meinst weil's wieder Kim San? Nicht alle sudern drüber. Ja. Ich fände das super. Ich finde auch gut. Aber wir machen da keine Werbung. Dass es halt viel wichtiger ist, mit welcher Person das man dort ist und dass das auch voll lustig sein kann, wenn ich jetzt in die abgefuckteste Bude in der ganzen Stadt gehe und mir dann trotzdem einen Spaß draus mache. Ja, das stimmt schon, weil man ist ja mit der Person dort. Und vielleicht lenkt die abgefuckte Bude ein bisschen von seiner eigenen Abgefucktheit ab. vielleicht, das ist schon möglich. Ja, ich habe dann im Internet bei diese ganz, also fast jedes Datingportal hat so eine eigene Studie mit Essen beim ersten Dating, wie so ausgebracht. Ja, es wird auf jeden Fall wahrscheinlich fleischfrei empfohlen, oder? Nein. Nicht? Nein, gar nicht. Dickes Rindersteak? Nein, das sexyste Gericht. Sushi? Nein, gar nicht. Außer ich habe dann nachher mein Lebensmittel vergiftet. Voll lustig. Salat als Vorspeise, Pasta als Hauptgang und Eis zur Nachspeise. Da habe ich mir im Vorhinein auch Gedanken gemacht. Ja. Pasta ist nämlich wirklich das Beste. Aber wann schon dann schon Spaghetti mit Fleischknödeln dabei. Weil Susi und Strolch. Ah. Ja. Da hast du aber was überlegt. Also weil das auch nämlich voll cool sein kann, wenn ich jetzt dann einfach mit der Nase ins Döll gehe und dann einfach dieses Fleischbällchen zu meiner Dating-Kollegin umschiebe oder Kollegen. Ja, das kann man. Ich glaube, das zirkt. Ja, anscheinend sind solche Dinge wie halt Lasagne, Burritos, alles mit Knoblauch. Ich fand das zum Beispiel voll sexy, wenn wer was mit Knoblauch bestellt. Ja. Ich weiß es überhaupt nicht. Das habe ich, glaube ich, in dem Podcast auch schon 2-3 Mal gesagt, warum Knoblauch so einen schlechten Ruf hat vom Geruch her. Er polarisiert halt voll. Unter Vampiren. Ja, er polarisiert, ja, aber du suchst ja, wenn der das gern hat. Ja. Weil wenn du das gern hast, dann suchst du ja, wenn der das auch gern hat. Na sicher. Weil ich meine, dann kannst du nie wieder was mit Knoblauch essen. Das heißt, so Essigwurst oder sowas darf dich nicht stören. Du isst doch kein Fleisch. Nein, schau das. Also, das ist ein Zwiebelknoblauch mit Essig. Was schneidet man? Einen Knacker? Ja, Knacker schneidet man. Da hast du gescheit mal Herzen nachher. Ja, ich glaube, man sollte einfach nichts essen, wo man dann voll die starken Blähungen kriegt oder wo einem dann auch, man sollte es ja nicht überessen, glaube ich, dass einem voll schlecht ist, wenn man sich hinlegen möchte. Das ist aber möchte. Gefährlich. Warum? Weil, wenn es Essen gut ist. Ja, deswegen nicht. All you can eat Buffet. Weil danach möchte man sich einfach nur mit seiner Ranzen dann hinlegen, oder? Und dann ist ja, der Abend ziemlich schnell vorbei. Das kann man ja vielleicht miteinander machen. Ja, und dann gemeinsam beim ersten Date die Blähungen rauslassen, oder ja, wie? Sicher. Nein, das ist wir das Eis brechen. Ja, das mit den Tischmanieren. Tischmanieren sind mir immer wichtig. Einigermaßen. Ja, ein bisschen. Aber du schlägst erst alle ab. Ja, aber nur, wenn wir zu Hause sind. Nur? Ja. Wo habe ich denn das letzte schon mal gemacht? Irgendwo. Ich glaube, irgendwo hast du es schon mal gemacht. Wo? Außer Haus. Ja, vielleicht bei meiner Mama daheim. Mhm. Nein, aber im Restaurant tue ich das ja nicht, oder? Nein, müsste das auch nicht wahren, aber vielleicht hast du schon. Ja, sicher. Irgendwo so, wenn man da so im Separé sitzt. Das ist ja wurscht. Nein. Wer von uns beiden hat eigentlich die besseren Tischmanieren? Ja, ganz eindeutig ich. Was? Wieso? Wieso fragst du dann überhaupt? Ich finde, dass du ein sehr leidenschaftlicher Esser bist. Ja, ich liebe Essen. Und für mich ist es auch lebenswichtig. Ja. Wie für jeden Menschen. Wirklich? Mhm. Ich glaube, dass das Essen gehen beim ersten Date eher für die besser ist, die kommunikativ sind. Das habe ich immer dann auch überlegt. Weil ich eher mehr sonst so der aktive Mensch bin, der gern was unternimmt oder der sich gern was anschaut und selber nicht so gesprächsfähig bin. Oder halt auch ein bisschen länger brauche, um mit einer Person ins Gespräch zu kommen, dann glaube ich, Essen, gell, egal welches Gericht, welches Essen, keine gute Wahl. Weil ja wenn du jetzt mit einem, den du gern hast, essen gehst, dann bleibt ja bis aufs Essen ja eigentlich, du musst dich unterhalten. Es bleibt ja keine andere. Bleibt ja keine andere Aktion überaus. Und wenn du zum Beispiel als erstes Date Paintball spielen gehst, musst du nicht so viel reden. Ja, genau. Oder ins Kino gehst, dann brauchst du auch nicht so viel reden. Hm. Ich glaube, da muss man sich ja überlegen, welcher Typ bin ich? Ja. Und indem, dass wir beide sehr kommunikativ waren, weil mir fällt überhaupt nichts ein. Also ich gehe gern essen. Mit jeder Person. Immer. So jeder Tages- und Nachtzeit. Mhm. Voll. Gibt es für dich so ein No-Go, wenn du jetzt mit einer Lady zum ersten Date essen gehen würdest? Ich glaube, bei der Blonzen hört es bei mir auf. wenn es Blunzen essert. Mhm. Das ist ja letztens wieder gehabt, wo man eine Fleischesserin erzählt hat, dass sie halt gerne nicht einmal ein paar verschiedene Gerichte isst und dann war halt einfach die Blunzen dabei. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, elendig. Obwohl ich voll viele Leute natürlich das voll gerne haben und ich mich halt da kann persönlich angreifen, aber ich würde mir dann schon denken, also. Nö. Ich glaube, es ist immer grauslich, oder? Wenn die Person ein Gericht bestellt, bei dem einem selber schlecht wird, egal welche Einstellung. Sauerkrautsuppen zum Beispiel. Ja, oder ganz eben so was mit Fisch. Es gibt ja Leute, die finden Fisch voll grauslich. Das sind aber Trotteln. Entschuldigung. Okay. An alle Pesketarier. Es gibt nur eine Frage. Ja, frag. Bezahlung? Das ist auch so ein schwieriges Thema. Bin ich zumindest drauf gekommen. Über das ranken sich viele Mythen im Internet, wer bezahlen sollte. Ja, ja. Findest du das nicht ein bisschen rückständig? Schon. Aber ich schätze mal, dass das trotzdem. Nein, da fragt man vorher, ob es noch mitkommt oder nicht. Und dann überlegt man sich, ob man, oh, ob man zahlt oder nicht. Grillberger. Ja, was gibt's? Ich glaube, wir haben uns damals die Rechnung geteilt. Ich glaube auch. Oh, aber wir haben nicht getrennt gezahlt. Dass quasi einer die Rechnung übernimmt und dann gibt man so. Ich glaube, also da kommt ja dann immer der Kellner an oder die Kellnerin. Genau. Und fragt zusammen oder getrennt. Und anscheinend, was ich noch nie so erlebt habe, weil ich war immer mit meinen Dates essen, anscheinend passiert dann ein unangenehmer Moment. Ja. Laut Internet. Ja. Laut den ganzen Online-Dating-Plattformen. Mhm. Das ist ein ganz unangenehmer Moment. Und dann, weil man ist ja nicht zusammen, aber so wirklich getrennt ist man ja auch nicht. Ja. Was tut man denn dann? Und ich finde es zum Beispiel, fandest du das nicht auch cool, bei seinem ersten Date von dir die Frau einlädt? Ja, sicher werden würde man nicht. Wirklich? Du bist so emanzipiert. Ja, sicher. Deswegen schätze ich dich so. Ja, sicher. Also ich finde es dann immer cool, wenn man sagt, nein, wir zahlen zusammen und dann legt man einfach sein Geld zusammen. Mhm. 50-50 circa. Ja, cool. Das finde ich irgendwie am coolsten. Ja. Ja, genau. Auf alle Fälle diese Online-Plattform, ich sage den Namen jetzt nicht. Die haben so eine Umfrage gemacht. Das war 40%. Ich nehme an, dass die Frau eingeladen werden sollte. Genau, weil man sie da natürlich als Ernährer und Kavalier aufspielen kann. Mhm. Dann, wenn man da essen geht. Zurück zur Studie. Also 42% der Männer geben eben an, dass die Frau grundsätzlich so eingeladen werden. Aber ungefähr nur jede dritte Frau. Also ca. so 30%, das ist ja jeder dritte Fall, ist eben einverstanden, dass man sie die Rechnung teilt. Aber nur jede dritte. Weißt, wir leben in so einer emanzipierten Welt. Ich finde, dass das ganz, ganz cool ist, wenn man sie das teilt. Ich bin halt noch ganz überrascht, wenn wir uns die Rechnung wenn du die Rechnung übernimmst. Naja, man soll es nicht so oft machen, dass sie sich nicht da gewähnen. Die Frauen. Gewähnen. Ja. Oder die Partner. Das ist ja dann eigentlich ja wurscht. Aber es ist ja auch cool, wenn ich mir denke, ich kann das einfach beides zahlen. Das ist ja wurscht, von welcher Seite das kommt. Und eigentlich rechne ich ja damit, wenn ich wohin gehe essen, dass ich mir das was kosten würde. Also es ist ja irgendwie komisch, wenn da. Ja, aber wenn du jetzt Single bist und du gehst oft auf Dates und du gehst oft essen oder machst was anderes und da wird dann immer von den Frauen erwartet, dass das alles übernommen und bezahlt wird, dann hast du als Frau eigentlich ein total billiges Freizeitprogramm und die Typen blechen. Und wenn du da essen gehst oder vielleicht ins Kino, dann kommst du da schnell einmal auf 60, 70 Euro für so einen Abend. Und das geht ja dann voll heftig ins Geld, oder? Wenn's da auf Partnersuche bist. Je nachdem, wie du verdienst. Ja. Deswegen geben mal 12% der Frauen und Männer an, dass derjenige beim ersten Date bezahlen soll, der mehr verdient. Hm. Da hast dann nämlich auch gleich die Einkommensverhältnisse geklärt. Genau, dann müssen wir sie einen Lohnzettel mitnehmen. Ja, wie bei der Wohnung, wenn du die bewirbst. Genau. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ja, das Gespräch. Passt. Also, ich nehm aus diesem Podcast mit, dass ich erstens einmal wahrscheinlich lange Zeit nicht mehr auf erstes Date gehen werde. Ach so? Ja. Ach so. Genau, von daher ist es für mich jetzt nicht so relevant, aber ich glaube, man sollte sich darüber echt keine Gedanken machen und entweder in sein Lieblingsrestaurant gehen oder einfach was Neues ausprobieren und sich einfach verdammt nochmal so geben, wie man wirklich ist. Und da nicht irgendwie am Abend, als gerade als Lady, da zum Salatessen anfangen, damit ich zeige, wie gesund ich mich ernähre. Oder wenn ich zum Beispiel auf Salat stehe, dass ich genau an diesem Abend einen fetten Burger esse, weil ich glaube, ah, das kommt bei dem Typ auch viel gut an. Ich bin vielleicht voll schlank und sportlich und ernähre mich trotzdem voll chunkig und das ist voll cool und voll lässig, sondern einfach sich so zu geben, wie man ist. Da möchte ich auch noch nachhaken, das heißt quasi, zieht sich euch ein Lieblings-T-Shirt an. Wurscht, was drauf ist. Wenn einem das selber die Sicherheit gibt für das Date, dann kann man auch das Black Cobra Shirt tragen. Ja, unbedingt. Und das empfehle ich auch. Black Cobra kann man hören, ja, das ist ganz super. Black Cobra ist wirklich erstens cool und ganz ehrlich gesagt, du tragst es voll oft, du tragst solche T-Shirts voll oft, du bist halt so. Und warum sollte das dann gerade beim ersten Date dir in irgendwie ein Hemd einzwängen, wo du dich verkleidet fühlst oder wo du dich nicht wohl fühlst? Und das kann ja dann nichts. Habe ich drei Sachen dazu zu sagen? Richtig, richtig, richtig. Ja, voll. Ja, damit kommen wir schon wieder zum Abschluss des heutigen Podcasts. Das war's. Es hat uns wirklich voll gefreut, wegen den paar Zuhörern, die zugehört haben. Haben wir uns schon ein Thema für nächste Woche, für übernächste Woche überlegt? Nein. Nicht? Machen wir nicht. Okay. Ah ja, aber dann kommt es ja wieder anders. Na sicher. Ja, wenn ihr uns vielleicht erzählen wollt, wo ihr als erstes Mal als erstes Date, ja, heute bin ich nicht so fit, wo ihr da, welche Essen ihr da ausgewählt habt oder wo man in Linz am besten sein erstes Date verbringen kann oder in Oberösterreich, welches Restaurant oder welche Speise ihr da besonders gut findet. Wir haben ein Thema komplett vergessen. Kann ja auch picknicken gehen. Das habe ich sogar gefunden, dass das im Frühling und im Hochsommer das romantischste Essen ist. Ja, man steckt am billigsten aus wahrscheinlich. Ja, und überhaupt, wenn der Typ das dann nur so selber zubereitet. Wahnsinn. In so einem kleinen Körbchen mit so einer Decke. Das kann ja die Frau auch machen. Ja, aber, denke emanzipiert. Ja, vorher, aber hast du das nicht vorher oft gemacht? Das war doch deine Masche. Jetzt komme ich mal wieder drauf, oder? Du warst doch immer mit den Ladies, also Linz ist klar. Du warst doch immer mit den Ladies picknicken, oder? Das habe ich voll vergessen. Hört auch in zwei Wochen wieder zu, dann sprechen wir über ein anderes Thema. Schreibt uns auf dialog@kostenrechter.at oder auf Facebook oder kommentiert uns auf iTunes einmal, genau. Bitte. Und hinterlasst uns dort eine Bewertung. Jiggy, jiggy. Auf Wiederhören. Uip.